Die schwarzen Wächter. Die suchen bestimmt nach der Erdenfrau. Barbarella, du musst fliehen. Niemals. Versteckt euch. I'll be back. Durant, wo ist Barbarella? Sie ist verschwunden. Ich kann sie nicht mehr sehen. Bleibt stehen. Ihr könnt uns nicht entgehen. Ihr seid verloren. Ah. Spart euch das Leben. Ah. Vor euch stehen Todesmaschinen. Ah. Aha. Durant, tu doch irgendetwas. Aber was soll ich denn tun? Wir haben keine Chance. Erblasst. Jeder fürchtet, jeder hasst. Und schwarze Wächter, ah, das Blut gerät, ah, ja, wir sind die schwarzen Schlechter, ah, aha. Aber wir müssen ihr helfen. Los, komm mit, Duran. Bist du verrückt? Hüger! Bleib stehen. Lass mich los, Duran. Hüger, nein! Aber wir müssen sie aufhalten. Hüger, es sind zu viele. Es ist egal, es ist unsere einzige Chance. Hüger, nein! Sie dürfen auf keinen Fall Barbarella finden. Hüger, sie haben dich doch schon einmal verletzt. Duran, du musst mir helfen. Hüger, sei doch kein Narr. Sag mir, wie viele es sind. Hüger, was Duran, macht Hüger? Witzfiguren? Was macht sie, Duran? Keine Ahnung. Ich habe ein hübsches Geschenk für eure geliebte Königin. Schönen Gruß von Mutter Erde. Barbarella! Duckt euch schnell! Auf Ladehemmung! Jetzt wieder! Puh, das war vielleicht knapp. Meine Haare. Oh. Barbarella, du musst hier weg. Es werden bestimmt bald andere Wachen kommen. Ja. So. Du musst die schwarze Königin besiegen. Das ist die einzige Möglichkeit, die Mannschaft zu retten. Du hast wohl recht. Püger, du kannst fliegen, ich kann sehen. Bring mich nach Sogo, ich zeig dir den Weg. Duran, du bist wohl sehr einsam gewesen. Bist du hier in Sicherheit? Im Augenblick ja.